Freude, Eierkuchen kann nicht alles sein. Doch es fallen viele zu, viele darauf rein. Denn in unserem Leben gibt es auch mal Pein. Leider ist nicht alles eitel Sonnenschein. Schmerz.